herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochenfisch, die Woche 10, 2013. Ja, ich muss die Sendung, oder ich will auch die Sendung leider mit einem sehr traurigen Thema anfangen. Und zwar geht es um die um den Jahrestag der Fukushima-Katastrophe. Am 11.03.2011 hat der Schrecken seinen Lauf genommen. Ja, nicht nur, dass Japan oder große Teile von Japan, vor allem an der Küste, vernichtet wurden, könnte man fast schon sagen. Ja, also unglaubliche Sachschäden und Menschenleben gekostet hat. Das ist unvorstellbar. Die Bilder, die muss man sich angucken, um das zu begreifen, was da passiert ist. Nein, nicht das war dann der, sagen wir mal, der Vorfall, der einem im Gedächtnis blieb, sondern die Kernschmelzen in Fukushima. 3 Stück waren es insgesamt und ich habe in meinem Twitter-Archiv da nochmal nachgeschaut und das war eigentlich schon, ja, wie soll ich sagen, eine skurrile Situation. Eigentlich haben es jeder Experte hat gewusst, schon morgens, dass die 3 Reaktoren nicht mehr zu retten waren. Ja. Eigentlich ist man sogar schon vom 4. ausgegangen, ja. Der Reaktor Block 4. Aber der war ja nur mit Brennstoff gefüllt, aber noch nicht in Betrieb. Das war ein Glück. Das Abklingbecken allerdings war dann doch noch in Mitleidenschaft gezogen. Aber das Schlimmste war dann eben, obwohl die offizielle Regierung in Japan das bis zuletzt dementiert hat, TEPCO wollte da noch lange nicht von einer Kernschmelze reden. War klar, der Kern im Reaktor 1 ist geschmolzen. Und in der Tat war das etwas, was ich auch schon getwittert habe, lange bevor es passiert ist. Ich habe nur anhand von den Nachrichten, die da eingegangen sind, ja, und das konnte jeder Experte und jeder, der sich halbwegs mit Atomkraftwerken auskennt, sofort sagen, der Zug ist abgefahren. Und genauso war es dann auch. Leider ist es dann tatsächlich passiert und danach auch noch Block 3 von Fukushima und ein paar Tage später auch noch Block 2, weil nämlich keine Kühlung mehr vorhanden war. Dass das Kühlen mit Meerwasser keine Aussicht auf Erfolg hatte, das war klar. Ja, die Katastrophe von nicht nur von Fukushima, sondern eben von diesem Tsunami war unvorstellbar grausam. Und während die anderen Schäden natürlich nicht die Menschen leben, und das waren sehr viele, während die anderen Schäden in Japan relativ schnell unter Kontrolle gekommen sind. Die meisten Gebiete sind jetzt schon technisch wieder auf dem Stand von vor 2011. Baulich dauert es noch ein bisschen, aber Japan ist da ziemlich schnell. Also die Rettungskräfte haben auch damals exzellente Arbeit geleistet. Ja. Wo sie das nicht konnten, das war eben an dem Atomkraftwerk. Es war übrigens auch, das darf man nicht vergessen, nicht nur Fukushima betroffen, sondern es war auch zum Beispiel Onagawa betroffen, ja, das eine Notfallabschaltung hinter sich hatte und dann auch die Kühlung eine Zeit lang versagte. Glücklicherweise konnte da zumindest teilweise wieder gerettet werden. Dann gab es ein Kühlleck in Onagawa und man musste die radioaktive Kühlflüssigkeit ins Meer ableiten. Das sind so Sachen, die heute angesichts von dem immer noch andauernden Kampf in Fukushima schon gar nicht mehr wahrgenommen werden. Ja. Auch Tokai, war die Kühlung ausgefallen. Und es war haarscharf, dass auch dort eine Kernschmelze stattgefunden hat. Das war ganz, ganz knapp. Ja. Und angesichts eben der dem Kampf hier von Fukushima, anders kann man es nicht mehr sagen, der heute noch läuft. Ja. Die Einsatzkräfte versuchen immer noch verzweifelt, so gut wie es geht, die Temperaturen auf einem normalen Niveau zu halten. Zurzeit sind sie auf einem normalen Niveau, allerdings sehr instabil alles. Ja. Dann gibt es noch weitere Probleme mit der immer weiter austretenden Radioaktivität. Auch die muss unter Kontrolle gehalten werden. Ja. Eine Dekontamination, wie es ja geplant war, rund um Fukushima, kann man allein schon aus dem Grund nicht vernünftig machen, weil immer noch neue Radioaktivität austritt. Eine Tatsache, die angesichts der langen Zeit, dass das jetzt schon passiert, auch in den Hintergrund rückt. Ja. Leute machen sich da keinen Gedanken mehr drum. Ja, und im Prinzip waren es damals halt, und das war auch eine sehr harte Lektion, nicht etwa die Medien, die geglänzt haben, oder die Regierung, von der ich eigentlich gedacht habe, dass sie besser wäre als die lobbygesteuerten Regierungen im Westen. Ja. Doch das war ein Trugschluss. Auch hier wurde probiert, alles zu vertuschen. Das hat nicht funktioniert, klar, bei dem Ausmaß der Katastrophe. Und dennoch, bis zum Schluss hat die Regierung behauptet, es gäbe keine erhöhte Radioaktivität. Ja, außerhalb von Fukushima. Und das war schlichtweg gelogen. Diese Lügen war dann auch ein Grund, warum die damalige Regierung zurückgetreten ist. Die Nachfolgeregierung hat dann den Ausstieg aus der Kernenergie quasi beschlossen. Leider ist mittlerweile eine andere Regierung gewählt worden und die möchte die Atomkraft in Japan wieder herstellen. Ja. Im Moment laufen immer noch lediglich zwei Atomkraftwerke, ja, und das zeigt auch, dass Japan keine Atomkraftwerke braucht. Aber das wollen natürlich die Politiker nicht gerne hören, ja, und versuchen das jetzt wieder, während noch in Fukushima weiterhin Menschenleben in Gefahr gebracht werden. Und sagen wir es mal deutlich, diese Menschen, die dort arbeiten, sind dem Tod geweiht. Ja. Im Prinzip ist das eine ganz, ganz schlimme Situation und dort dürfte sich niemand mehr aufhalten. Aber es muss sich jemand aufhalten, damit eben das nicht noch weiter oder nicht wieder eskaliert. Was man danach, wenn jetzt die jahrelange Kühlung, die bevorsteht, ja, wenn die jetzt abgeschlossen ist, was man dann damit macht, das weiß man noch nicht genau. Möglicherweise wie in Tschernobyl wird dann auch ein Sarkophag drum gelegt, ja, damit die Radioaktivität eingeschlossen bleibt, so gut es geht. Übrigens ist bei dem Dreifach-GAU in Japan 10-mal mehr Radioaktivität freigesetzt worden als in Tschernobyl. Und das Einzige, was man hier sagen kann, was wirklich das Glück im Unglück war, dass die Reaktoren nicht wie in Tschernobyl offen geplatzt sind. Die Explosion, die man gesehen hat, haben, war zum Glück nicht die Behälter, sondern es waren Wasserstoffexplosionen, die ausgelöst werden durch Lecks in den Behältern. Und das ist eine Sache, die Kernschmelze haben alle drei Reaktoren lecklassen schlagen. Das war auch klar von Anfang an, auch wenn das sogar noch bis vor nicht allzu langer Zeit ebenfalls von TEPCO bestritten wurde, mussten sie es dann doch zugeben. Und das heißt ja im Prinzip, der flüssige Kernbrennstoff ist freigesetzt. Ja. Nur schlimmer wäre noch gewesen, wenn wie in Tschernobyl eben der Reaktordruckbehälter komplett explodiert wäre, dann wäre natürlich die Radioaktivität auf ein noch größeres Gebiet weltweit verstreut worden. Wenn wir uns mal weltweit reden, auch bei uns konnte man das messen, ja, allerdings nur in homöopathischen Dosen, so dass das zwar messbar war, aber überhaupt nicht über die Höhe der normalen Strahlung hinausging. Ja. Auch da gab es viele widersprüchliche Aussagen. Zum Glück ist das nicht eingetreten. Es hat sich also größtenteils auf Japan beschränkt. Ja. Die radioaktiven Das radioaktiv verseuchte Wasser, das zum Kühlen benutzt wurde, ist natürlich ins Meer geflossen. Das wird momentan nicht mehr gemacht, weil man eine massive, viel stärker als man gedacht hat, massive Verseuchung einer ganzen Küstenregion ausgelöst hat. Deswegen wird jetzt das verbrauchte Wasser, und es wird täglich sehr, sehr viel Wasser verbraucht, in riesigen Behältern am Atomkraftwerk gesammelt und immer wieder neu gebaut. Es ist kaum noch Platz, man kommt nicht hinterher, diese Behälter zu bauen, und sie fühlen sich extrem schnell an, und Tonnen, aber Tonnen von verseuchtem Wasser türmen sich da hoch. Und wie das Aufbereiten, das Entseuchen funktionieren soll, in so großen Mengen, so großen Massen, das ist noch nicht mal im Ansatz bekannt. Da wird noch eine Lösung gesucht. Also eine unglaubliche Katastrophe, die nach wie vor anhält. Und ja, die Moral von der Geschichte: Wir sollten überlegen, ob eben sowas überhaupt noch vertretbar ist. Ich finde nein. Und jeder Tag, an der ein Atomkraftwerk läuft, ist ein Spiel mit dem Feuer. Nicht wegen dem Tsunami und dem Erdbeben, allem Möglichen. TEPCO musste einräumen, dass die Reaktorschmelze bereits schon begonnen hat, bevor die Flutwelle kam. Von daher ist das also ja nicht gut zu sagen. Ja, sowas kann ja dort und dort nicht passieren. Ja, in Tschernobyl gab es auch keine Überflutung, keine Erdbeben. In Three Mile Island auch nicht. Ja, dort konnte man zum Glück noch das Schlimmste im Prinzip verhindern. Es gab zwar eine Kernschmelze, aber es wurde innerhalb dem At des Schutzbehälters wurde alles abgewickelt, oder konnte man noch abwickeln. Ja. Und nirgends bis zum heutigen Tag sind auch dort Dekontaminierungsarbeiten im Gange innen drin, im Kraftwerk. Denn so ist das. Dieses Vermächtnis von dem Unfall, das wird noch in Millionen von Jahren zu messen sein. Einige Isotope haben dort eine Halbwertszeit von mehreren Millionen Jahren. Ja. Auf jeden Fall wird das einige tausend Jahren massiv strahlen. Und ob das Gebiet in den nächsten Jahrzehnten oder Jahrhunderten wieder bewohnbar ist, das wird sich dann zeigen, wie die Dekontaminierungsarbeiten dort vorankommen. In Tschernobyl sieht man, dass eine Neuansiedlung eines solchen Gebietes in der Praxis kaum möglich ist in absehbarer Zeit. So sieht das aus. Und deswegen eine Warnung: Es kann passieren. Ja, mittlerweile geht man davon aus, alle 25 Jahre eine Kernschmelze irgendwo. Und ja, das könnte auch bei uns sein. Und wenn man da mal unsere Ballungsgebiete so anschaut, ja, wenn zum Beispiel, wenn man hier mal diese Schutzzonen oder die verseuchten Zonen mal mit einberechnet, da kann man mal zum Beispiel ums Kernkraftwerk Biblis ein 80 Kilometer Radius ziehen, und dann kann man mal sehen, was in diesem Bereich mit drin ist für Großstädte und wie viele Menschen dort wohnen und welches Gebiet unbewohnbar wäre für unabsehbare Zeit. Dann könnte man sich ausmalen, was das für ein kleines Land wie Deutschland heißen würde, wenn das innen drin passiert. Japan hatte ja zum Glück, hatte ja das Glück, dass das am Meer passiert ist und der größten Teil der Radioaktivität der Wolke und auch der Abwässer eben dann ins Meer geleitet wurden. Wenn das im also praktisch im Festland, direkt in der Mitte passiert, ja. Oder in Deutschland eben zum Beispiel, dann wäre das noch eine weitaus schlimmere Katastrophe für die Menschen dort. Und aus dieser Krise wird sich Deutschland so schnell nicht mehr erholen. Und da sind sich auch alle Ex-Wirtschaftsexperten einig, das wäre der Bankrott für Deutschland. Dagegen wäre der Bankrott von Griechenland geradezu noch lachhaft. Gut, mit dieser Warnung möchte ich dann das traurige Thema hier abschließen und kommen zu einem so ein krasser Wechsel, ja, aber tja. So ist es halt nun mal. Tech News sind eben Teile von der Rios-Warnsicht. Dann kommen wir zu der Google I.O. 2013 Hauptseite und die ist nämlich genau das Gegenteil. Eine kleine, schöne Sensation. Was dort alles sich die Macher einfallen gelassen haben. Google I.O. ist ja wieder jetzt 15. März, also diese Woche 15. bis 17. März. Ich bin überzeugt davon, nächste Woche habe ich hier einiges zu berichten darüber, ja, von der Google I.O. Einiges wird wahrscheinlich auch wieder im Uncast stattfinden. Wer jetzt noch schnell auf die Registrierungsseite geht, der kann hier mit Eingabe von Binärcodes die sogenannten Easter Eggs aufrufen. Und das ist wirklich genial. Da sind einige gute Sachen drin. Demos, auch HTML5 Demos und so weiter. Und ich denke, dass einen großen Teil dieser Google I.O. 2013 auch um HTML5 geht. Vielleicht auch um WebM, das VP8, für das ja jetzt auch eine Lizenz übrigens von Google erworben wurde, zur Sicherheit. Ja, das MPEG-LA-Konsortium wollte ja hier den freien Codec WebM unterbinden mit dem VP8 beziehungsweise das Containerformat WebM unterbinden mit dem freien Codec VP8, das Google gekauft hatte und freigegeben hatte. Da gab es also große Querelen und Google hat eben jetzt die Lizenzen gekauft. Somit WebM ist sicher. Ja, Google hat alle Rechte und gibt die Rechte quasi an die Leute weiter, so dass sie WebM VP8 und übrigens auch das kommende VP9, das in der Entwicklung ist und massiv besser sein soll, also da absolut sicher sind, gibt also keinerlei Grund mehr für die Entwickler, nochmal ein H.264-Video zu veröffentlichen, das eben nicht von allen Browsern unterstützt wird. Ja, jetzt müsste das eigentlich vorangehen. Aber egal, ich schweife schon wieder vom Thema ab. Google I.O., jedenfalls die Webseite, zeigt da einige tolle Geschichten. Ich möchte hier da gar nicht lange jetzt drüber noch reden, euch das zu beschreiben, wie genial das ist. Geht da mal hin. Ich habe hier auch einen Artikel verlinkt. Moment mal, ich gucke mal, ob hier noch was anderes drin ist. Ich habe nämlich so eine schöne Liste gesehen. Bei Next Web war das, glaube ich. Also hier in den Comments bei dem Artikel, den ich verlinkt habe, da steht auch so ein paar Beispiele drin und was das auslöst. Fantastisch, sage ich. Ich habe mich fast kaputt gelacht. Egal, ob 8-Bit oder Katzen, alles ist vorhanden. Ja, sein. Dann Picasa Web. Da zeichnet sich auch was an, auch da, vielleicht gibt es da auch was oder bei der Google I.O. drüber zu berichten. Also Picasa Albums, Picasa Web leitet jetzt automatisch zu Google Plus Fotos um. Eigentlich heißt der Google Fotos, ist aber Bestandteil eben von Google Plus. Und das war auch schon längere Zeit abzusehen, dass das passiert, weil im Prinzip hat jetzt Google zwei Anlaufpunkte, wo man seine Fotosammlung aufrufen kann. Picasa und Google Plus Fotos. Das ist ein und dasselbe. Nur der Zugang ist anders da. Die Oberfläche, wie man auf die Fotos zugreift, ist anders. Also jeder, der bei Picasa Bilder drin hat, der kann diese auch, da hat diese auch automatisch bei Google Plus drin. Das ist ein und dasselbe. Ja. Nur jetzt werden die Leute per Redirect eben direkt auf das Google Plus Fotoalbum geleitet, obwohl man Picasa Web aufgerufen hat. Ja. Um da zu Picasa Web wieder zu kommen, wird noch oben eingeblendet zurück zu Picasa Web. Wenn man da draufklickt, dann sieht man wieder Picasa, so lange, bis man normalerweise den Computer, glaube ich, wieder neu gestartet hat oder den Browser neu gestartet hat. Und dann sieht man wieder Google Plus Fotos. Das deutet darauf hin, dass es also jetzt nicht mehr lange dauern wird, ja, bis Picasa Web der Vergangenheit angehört. Ist auch logisch. Allerdings, als Kritik, es fehlen immer noch so ein paar Funktionen bei Google Plus Fotos, die ich gerne hätte. Zum Beispiel, und jetzt, das ist, also wenn ich da nicht irgendwas komplett verpeilt habe, dann ist es ja schon fast ein kleiner Skandal, nämlich die Suche nach den Fotos. Also Suche nach Fotos. Man kann ja zum Beispiel kleine Beschreibungen geben, ja. Und da kann man dann eben was eintragen, beispielsweise Bananen essen, ja, wenn man ein Bild hat, wenn man Bananen isst. So. Und jetzt ist eben das Thema, dass man das bei Google, beim Google-Dienst, ja, nicht nach diesen Sachen suchen kann. Ja, und deswegen ist es also schon ziemlich seltsam. Ja, und das muss natürlich rein. Ja, also und seinen Bildern suchen nach zum Beispiel Keywords oder eben nach Beschreibungen, das muss einfach sein. Aber vielleicht wird ja bei der Google I.O. hier noch ein paar Anpassungen gemacht. Es wurden ja auch in den letzten Wochen ein paar Anpassungen an Google Plus Fotos gemacht. Ja. Insgesamt ist es schon sehr nah dran von der Funktionsvielfalt, aber so ein bisschen was fehlt noch und ich hoffe, das kommt dann in den nächsten Wochen, bevor eben Picasa Web komplett eingestellt wird. Twitter hat gleich oder hat jetzt was anderes eingestellt, nämlich TweetDeck. Ja. So relativ ohne Vorwarnung oder relativ ohne Vorwarnung. Ach Mann, ich bin noch immer verwirrt durch das erste Thema. Ja. Durch keinerlei Vorwarnung, durch keinerlei Vorwarnung oder mit keinerlei Vorwarnung habe ich das bald, stellt Twitter TweetDeck ein. Ja, gleichzeitig ist die Twitter-API eine Frechheit, denn die User-Tokens wurden jetzt festgeschrieben auf 100.000 Tokens. Das heißt, 100.000 theoretische Benutzer können eine Applikation nutzen. Es gibt keine Ausnahmen mehr. Vorher gab es in den Bestimmungen noch noch Ausnahmen. Das ist jetzt vorbei. Wie jetzt die Entwickler überhaupt einen Third-Party-Client noch vernünftig machen wollen, das stellt sich die Frage. Gleichzeitig eben, wie gesagt, wird TweetDeck abgeschaltet oder wie TweetDeck im mobilen Bereich ist weg. Ja? Und damit ja wird es nach, wie das abzusehen war, konzentriert auf eine Twitter-App. Ja. Eine App, sie zu finden, ins Dunkel zu treiben und so weiter, ne? Eine App, sie zu knechten. Ja. So ist es. Und jetzt TweetDeck hatte schon eine große Fangemeinde, allerdings nachdem TweetDeck ja von Twitter übernommen wurde, ja, das war mal eigentlich das Produkt von einer anderen Firma, wurden ja schon jede Menge Funktionen abgeschaltet, beispielsweise das simultane Posten auf Facebook, ja, und so weiter und so weiter. Und deswegen haben die dort schon jede Menge Benutzer verloren. Aber jetzt ist es eben komplett weg. Und Twitter kann also nur noch über eine Chrome-App erreicht werden, beziehungsweise eben über den Browser, Web, und auf den Mobiltelefon ist TweetDeck weg. Das war's dann. Und es ist natürlich auch die Frage, inwiefern man das dann noch weiter unterstützen soll, in Verbindung mit dieser neuerlichen API-Beschneidung auf 100.000 Tokens ist das eigentlich sinnlos und ich weiß nicht, was Twitter vorhat. Wollen die Selbstmord begehen? Oder wollen die tatsächlich jetzt alles die Nutzer quasi dazu zwingen, den eigenen Client zu benutzen oder über die eigene Web-Oberfläche zu gehen, um die Werbeverträge mit ihren Partnern zu erfüllen. Ich weiß es nicht, aber ich halte das für einen selten dämlichen Entschluss von Twitter und naja, wie gut, dass ich meine Twitter-Aktivität schon so weit zurückgefahren habe, dass mich das eigentlich nicht mehr berührt. Das Einzige, was dort noch hinkommt, sind eben Feeds von anderen Stellen. Ja, das ist alles. Ja. Wenn mich erreichen will, Google Plus, umso besser. Ja, South by Southwest. Ja, SXSW, falls ihr das schon mal gelesen habt und ihr euch gefragt habt, was ist denn das? Ja, war mal so eine Geek-Party, eine ziemlich coole Geek-Party, muss ich sagen. Ja, wäre ich gern mal hingewesen. Die Mutter aller hingefahren, die Mutter aller Barcamps war South by Southwest. Im Moment, oder jetzt sind sie so groß, ja, dass man es nicht mehr überblicken kann. Ja. Deswegen geht es auch ziemlich lange so, diese Veranstaltung, und ist aufgeteilt quasi in Film, interaktiv und ich glaube auch Musik, wenn ich das richtig weiß. Und South by Southwest ist bereits schon so wichtig, dass zum Beispiel auch Al Gore, der ehemalige stellvertretende oder der ehemalige Vizepräsident der USA, hier sich rechtfertigen muss oder zumindest mal tut, betreff dem Verkauf von Current TV am TV-Sender an Al Jazeera. Das gab natürlich, ja, wie könnte man es anders denken, ja, in der so freiliebenden USA, herbe Kritik. Und da musste er sich rechtfertigen. Zuerst tat er das auch in einer News-Show und jetzt eben auch groß auf einem Symposium von South by Southwest. Und das heißt, die Nachricht an sich ist jetzt nicht unbedingt jetzt was vom Hocker reißt, ja, außer dass es eigentlich ganz gut ist, denn Al Jazeera ist schon längst ein internationaler Sender, der eben unabhängige, wenn auch manchmal unbequeme Berichterstattung eben hat. Und in dem Kat oder von Katar aus relativ unabhängig senden kann, auch wenn das immer wieder gesagt wird, dass die unter Kontrolle wären. Die sind unter nichts oder keiner Kontrolle, das hat man immer gesehen. Die ganzen kritischen Berichte auch in jede Richtung. Ja. Ich glaube, momentan muss man sagen, Al Jazeera ist eigentlich noch die letzte Bastion des vernünftigen Journalismus, die auch Berichte bringen, ohne vorher zu überlegen, wem sie alles auf die Füße treten. Finde ich eigentlich ganz gut. So soll das Journalismus eigentlich auch sein. Wahrheit um jeden Preis. Da könnten sich unsere Journalisten noch mal eine Scheibe davon abschneiden. Sondern eben, das Interessante ist eben daran, dass South by Southwest so wichtig schon ist. Ja. Auch für Google ist es wichtig. Die haben nämlich bei der South, ja, bei dieser Veranstaltung, ich sag's jetzt nochmal, ich finde den Namen übrigens furchtbar, einen entsprechenden Schuh vorgestellt, ja, der führt einen durch diese Veranstaltung, ja, und da wird dann auch mit einem gesprochen und hin und her, da sind jede Menge Sensoren verbaut, ein Pedometer, Gyroskop und so weiter und so weiter. Dieser Schuh wird allerdings leider nicht in Serie gebaut. Ich hätte den jetzt wirklich zu gern. Das noch kombiniert mit dem Google Glasses. Fantastisch. Aber das wurde nur für diese Veranstaltung gemacht. Und The Verge hat darüber berichtet. Ich hätte mir ja lieber einen entsprechenden Hut gewünscht, ja, dann wären gleich noch wär gleich noch so eine Fantasy Sache wahr geworden, ja. Setzt den Hut auf und dann sagt er einem die Qualifikation oder vielleicht mindestens wohin man gehen soll bei South by Southwest. Ja, genau, also Damit habe ich auch schon hier eigentlich während den Themen schon das großartig verraten. Ich habe hier noch einen Link zum Google Plus Search Feed drin. Wenn ihr da auf Most Recent geht, dann kriegt ihr die aktuellen Informationen noch von dieser Veranstaltung South by Southwest 2013 und könnt euch da faszinieren lassen davon. Ja, genau. Also ich finde es immer wieder interessant, wenn auch, wie gesagt, total unübersichtlich. Man kann eigentlich nur noch im Internet der ganzen Veranstaltung folgen. Und selbst da ist es bei der Vielzahl von Themen also schon sehr, sehr schwierig, alles zu überblicken. Facebook gibt demnächst ein paar Designveränderungen vor und präsentiert schon wieder eine neue Timeline, wenn man so will. Und sieht jetzt aus dann wie Google Plus. Ja, also ich habe da erste Screenshots gesehen und ja, so sagen, sieht aus wie Google Plus. Anscheinend macht Google Plus alles richtig, bestes Design offenbar, denn die Konkurrenz zieht damit nach. Und gerade was die Bilderdarstellung betrifft, ja, 1:1 kopiert, wenn ich mal sagen, von Google Plus. Nicht, dass ich da was hätte, innovative Sachen, die sollen sich ruhig durchsetzen, nur man sieht eben den technischen Vorsprung von Google Plus gegenüber auch Facebook, die jetzt eben nachziehen. Google Plus ist das Mekka zum Beispiel für die Foto-Community, weil eben die super Präsentation von Fotos der Konkurrenz weit überlegen ist, offenbar sagt da Facebook, das müssen wir auch haben, damit wir die nicht komplett verlieren. Und sicherlich ist das von der Überlegung her absolut richtig, ja. Denn die Menge von Benutzern, die Facebook hat, da kann es dann natürlich schon sein, dass auch die Foto-Community ihre Bilder wieder anfängt in Facebook zu präsentieren, weil ja da so viele Leute erreichbar sind. Ja. Nur das war eben jetzt vorher nicht der Fall. Wer ernsthaft seine Fotos präsentieren will, das konnte man bei Facebook komplett vergessen. Da ist Google Plus der Himmel gewesen dafür. Oh, ob da jetzt wirklich viele dann hier mit den Präsentationen zu Facebook wechseln, das lässt sich jetzt noch nicht sagen. Aber es ist auf jeden Fall ein guter Schritt. Aber es zeigt, wie gesagt, auch die technische Überlegenheit von Google Plus und ja. Ich selbst habe da eigentlich alles auf Google Plus umgestellt. Facebook ist eigentlich wie bei Twitter nur zum Feed für meine Sachen, die ich überall veröffentliche. Ja, weil man halt eben bei Facebook sein muss, um eben alle Leute zu erreichen. Ja, ist halt mal so. Mehr ist es aber auch nicht mehr. Wenn mich erreichen will, dann macht das am besten über Google Plus. Bei Facebook kann das auch mal ein paar Wochen dauern, bis ich mich wieder melde. Ja. Gut, also man sieht, Google Plus ist auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Und auch die EU ist auf dem richtigen Weg, wenn sie nämlich Microsoft mit heftigen 731 Millionen Dollar Strafe belegt. Das ist passiert, weil sie nämlich zwischen Mai 2011 und Juli 2012 trotz Vorgaben der EU nach der Auslieferung von Windows 7 Service Pack nicht den Benutzern eine Auswahlmöglichkeit präsentiert haben, um den Browser zu installieren, ja, damit eben diese Marktmacht vom Internet Explorer gebrochen wird. Und die Leute, die sich nicht so damit auskennen, faire Chance haben, sich zu entscheiden, was sie jetzt nehmen wollen. Und das wurde eben versäumt. Microsoft sagt, es war ein Versehen. EU sagt, es spielt keine Rolle, denn man ist dafür verantwortlich, dass man auch, wenn man verurteilt wird, das entsprechende Urteil respektiert und aufpasst, dass es eben auch richtig umgesetzt wird. Wenn nicht, dann gibt es eine Strafe. Und die ist wieder ziemlich empfindlich ausgefallen. Ich meine, 731 Millionen Dollar ist für Microsoft sicherlich nicht das ganz schlimme Urteil, aber es ist auch schon mehr als Portokasse für Microsoft, denn wir wissen ja, Microsoft kämpft momentan mit einem großen Schwund auf dem Markt, ja. Das Windows 8 konnte eben die Massen bis jetzt nicht überzeugen, ja. Die Profis waren eh gleich abgeschreckt. Für die Massen gibt es offenbar zu wenig Neues. Das Windows 8 RT, also für Tablets und Telefone, stockt noch mehr. Da geht fast gar nichts im Moment, ja. Vielleicht machen jetzt diese riesen Werbekampagnen von großen Elektronikketten in Deutschland vielleicht sich bemerkbar, aber bis jetzt ist es ja mehr oder minder ein winziger, winziger Marktanteil. So winzig, dass Google sagt, nee, also noch programmieren, werden wir nichts dafür programmieren, also unsere Apps, weil für die wenigen Benutzern, das wird sich da, der Aufwand nicht lohnen. Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ja. Und somit heißt es wieder mal, Microsoft ist verurteilt worden, nachdem sie in letzter Zeit wieder sehr große Anstrengungen gemacht haben, sich eben wieder mal als Teufelsfratze der Computerbranche zu etablieren. Zusammen mit Apple ist es ihnen auch wirklich gut gelungen. Ja. Durch zum Beispiel die Patentforderungen, ja, was da abgegangen ist. Man muss beachten, Motorola und Microsoft, der Krieg hat Microsoft begonnen. Motorola hat dann gegengeklagt und dann gab es ein Hin und Her und jetzt ist momentan Google Maps unter Beschuss, ja, mit einem Patent. Allerdings, da sehe ich dem noch ganz locker gegenüber. Der übliche Patent-Troll-Schreiberling, der darüber berichtet hat, ist bisher der einzige. Und deswegen muss man mal abwarten, ob das überhaupt dann letztendlich eine Rolle spielt. Aber mit den ständigen Versuchen, Android zu diskreditieren und auch die Linux-Community wird verprellt, dann werden hier unschöne Kampagnen gefahren. Also wirklich unter aller Sau, unterstes Niveau, muss ich sagen. So mies sieht man selten einen Troll im Internet, ja, als hier diese Werbekampagne gegen Android ausfallen. Da muss man schon ziemlich verbittert sein, ja, wenn man solche Sachen machen muss, und es zeigt auch, dass man technisch nichts entgegenzusetzen hat, dem Android und Google. Und da müssen eben andere Geschütze aufgefahren werden. Und ich bin mal gespannt, wie das dann weitergeht. Ein erneuter Schlag gegen Microsoft dürfte ja jetzt sein, dass sich hier Google von der MPEG LA, das, was ich eben schon angesprochen habe, das WebM, VP8 und VP9 schützen oder unterstützen ließ oder lizenzieren ließ. Ja, und damit wird Microsoft auch wieder in einem Punkt zumindest Wind aus den Segeln genommen, wobei sie ja auch Mitglied in dem MPLA sind. Da kann man also so oder so sehen. Und schade eigentlich. Ja, Microsoft war gerade dabei, nachdem Apple seine Teufelsfratze gezeigt hat und einfach für, sag ich mal, Menschen, die Pfifferling auf Freiheit und Firmengebaren geben, absolutes, wie man so schön neudeutsch sagt, No-Go ist, ja, Apple, wäre für Microsoft die Chance da gewesen, wieder zumindest mal Sympathien zurückerobern. Ja. Der Anfang war ja gar nicht mal schlecht, haben auch Windows 8 gleich zugelegt, ja, als meine alte Vista-Partition mal zu ersetzen. Aber wenn dann solche Kampagnen gefahren sind, da kann ich einfach nicht so ein System benutzen von so einer Firma. Das war auch der Grund, warum ich meine Macs verkauft habe, mein MacBook Pro und das OS 10 Tiger, das war das letzte, was ich hatte, dann auch zum Teufel gejagt habe und durch einen PC mit Linux ersetzt habe. Denn sowas kann ich nicht. Ja, sowas will ich nicht, sowas mache ich nicht. Ich unterstütze solche Firmen nicht. Und diese Unsympathie, das schreckt auch viele Leute davor zurück. Und heute gibt es eben, im Gegensatz zu früher, viele Alternativen. Ja? Linux ist ausgereift. Die Leute, die keine Ahnung vom Computer haben, kommen mit Linux im Moment besser zurecht als mit dem Windows. Und gleichzeitig eben der sowieso hart gefochtene Kampf zwischen PC und Tablets und Smartphones. Ja. Wenn Microsoft denkt, heutzutage müssten die Privatanwender noch Computer haben, dann haben sie sich getäuscht. Sie müssen nicht mehr. Sie wollen nur noch, weil sie es gewohnt sind. Aber wenn dann sich eine Firma so verhält, ja, dann kann man sich auch so ein Tablet holen, ja, wo es die Programme dann hauptsächlich kostenlos gibt, ja, oder für 1, 2 € statt 20, 30 €. Ja. Wollen wir mal abwarten, wie das wird. Also der Computerindustrie ist das jedenfalls kein guter Dienst und da hat auch Samsung sich jetzt zu Wort gemeldet und klipp und klar an Microsofts Adresse gesagt, dass Microsoft mit Windows 8 der Computerindustrie und mit dem Verhalten die Computerindustrie schädigt und sie sind stinkesauer, weil nämlich die PC-Verkäufe immer weiter zurückgehen. Aber das wundert man sich angesichts der Vorgehensweise von Microsoft hier überhaupt nicht. Also das hässliche Gesicht, die Teufelsfratze der Computerbranche ist zurück. Es gibt schon zwei Stück, ja. Einmal die hässliche Apple-Fratze und jetzt noch die hässliche Microsoft-Fratze. Bleibt immer viel übrig, ne? Ja. Carrie Fisher, die kehrt übrigens auch zurück, und zwar in der Star Wars Episode 7, die ja angekündigt wurde, nachdem Disney Lucasfilm übernommen hat. Ich bin sehr skeptisch. Ich glaube, das wird eine Katastrophe, diese Episode. Dass Carrie Fisher mitmacht, finde ich sehr, sehr gut. Das hat sie wirklich verdient. Ja. Aber die Folge an sich, beziehungsweise die Episode, die wird ja von diesem J.J. Abrams da gemacht, der auch schon Star Trek kaputt gemacht hat. Sorry, anders da kann ich das sagen. Das Star Trek-Universum ist zerstört worden im Prinzip durch den amateurhaften Film, der aber halt im Sinne der Zeit auf Action statt auf statt der Konsistenz im dem jeweiligen Sci-Fi-Universum stattgefunden hat, ja. Und so wird es dann auch Star Wars gehen. Also Star Wars wird dann wahrscheinlich zu einer Super-Action-Parodie verkommen, die nicht mehr konsistent ist mit dem Star Wars-Universum, wenn Abrams das so handhabt wie eben Star Trek. Ja, also ich hoffe nur, dass es nicht ganz so schlimm wird, aber ich habe wenig Hoffnung. Und wer so den besten Film von den letzten Jahrzehnten in 60 Sekunden sehen will. Und damit komme ich auch zum letzten und wie immer etwas lustigeren Thema, wobei so richtig lachmäßig ist mir heute gar nicht so zumute. Ne? Also Matrix, ja, den gibt es jetzt in einer wunderhübschen Animation, ja, als 60 Sekunden Film, ja. Matrix Speedrun, alle wichtigen Elemente sind dabei, ja. Und damit geht's eben rund. Ich find's grandios und muss man sich auf jeden Fall angucken. Die Trinity ist dermaßen genial dargestellt. Das gibt's ja nicht. Okay, also wie gesagt, 60 Sekunden Matrix könnt ihr euch angucken und damit dürfte dann die Woche gerettet sein und mir bleibt jetzt nichts mehr anderes übrig, euch eine schöne Woche zu wünschen. Ja. Ich sag euch noch, wie man mich erreichen kann über Google Plus, Rios Wochensicht, einfach um das Suche eingeben. Ja, ihr findet mich auch per E-Mail, Tatsache, ja, rio@thenetcast.com. Da immer an die Mehrzahl denken, thenetcast.com, das gilt auch für die Seite, bei der ihr alle Links und ein paar weitere Informationen findet. Das ist wochensicht.thenetcasts.com. Und damit sag ich, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!